Beziehungscheck. Wir hatten letzten Sonntag ein Thema gehabt, Beziehungscheck. Okay, das ist eine Predigtserie. Und es gibt zwei Gefahren, wovon wir geredet haben. Also die Beziehungen zu unterschätzen oder zu überschätzen. И мы говорили о том, что многие недооценивают определенные негативные отношения. Und wir haben davon geredet, dass manche bestimmte Beziehungen unterschätzen. И нам кажется, что мы сильны и не находимся под влиянием этих людей. Und wir denken so, dass wir so stark sind und die können uns nicht beeinflussen. И что мы независимы и очень мудры достаточно, чтобы разобраться. Und dass wir so unabhängig sind und weise genug sind, um uns da zurechtzufinden. И тебе кажется, что твой друг на тебя не влияет. Und du denkst, dass dein Freund keinen Einfluss auf dich hat. Но Библия говорит, чтобы мы не обманывались. Aber die Bibel sagt uns, wir sollen uns nicht selbst belügen oder irreführen. 1. Korinther 15. глава. Also 1. Korinther 15. Не обманывайтесь. Lasst euch nicht irreführen. Худые сообщества развращают добрые нравы. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Слышишь? Hörst du das? Schlechter Umgang или плохое общество. Also schlechte Gesellschaft. И ты можешь быть трижды сильный и дважды, четырежды добрый. Also du kannst dreifach stark sein und zwei- oder dreimal klüger sein. Но если ты один день хотя бы проведешь со свиньями, ты будешь пахнуть как свинья. Aber wenn du einen Tag mit den Schweinen verbringst, dann wirst du genauso stinken wie die Schweine. Amen. Amen. Если ты будешь хоть один день проводить с людьми обиженными, какие-то эгоисты, которые на всех обижены. Also und wenn du einen Tag mit den Egoisten oder mit den Menschen, die auf jeder und auf die Welt beleidigt sind, verbringst, то ты провоняешь их эгоизмом. Dann wirst du durch sein mit ihrem Egoismus. И будешь обижаться на всех. Und wirst auch beleidigt sein auf jeden und alles. На своего соседа. Auf deinen Nachbarn. На своего лидера. Auf deinen Leiter. На Меркель. Auf die Merkel. На Трампа, как его там? Auf Трампа. Auf den Trump. Или кого-нибудь еще. Oder sonst auf irgendjemand. И если ты хочешь летать с орлами, тогда тебе нельзя возиться с индюками. Also wenn du mit den Adlern fliegen willst, dann solltest du dich mit den Puten auf den Boden rummachen. Also die Pute ist der beleidigste Vogel überhaupt. Also sie ist ständig unzufrieden. Недавно я видел индюка. Also ich habe vor kurzem eine Pute gesehen. И индюк, он ходит такой, очень странно. Und die Pute, die läuft immer so, also seltsam. Она сперва думает, прежде чем положить ногу. Also zuerst denkt sie, bevor sie ihren Fuß überhaupt, einen Schritt überhaupt macht. Она такая подозрительная. Also sie ist so verdächtig. Und 10 минут стоит. Also 10 Minuten steht sie so. Поставить ногу или не поставить. Ob ich meinen Fuß dahinstellen soll oder nicht. А вдруг курица там нагадила? Vielleicht ist da ein Huhn, das da dort vorher einen Dreck gemacht hat. И индюк, он выглядит такой, вечно недовольный. Und die Pute schaut auch so aus, ständig unzufrieden. А орлы, они почему-то вот всегда у них все в свободе, все классно. Aber die Adler, die schauen immer so gut aus, so frei. Sie sind immer so frei. Ни на кого не обижен. Also sie sind auf niemanden beleidigt. Понимаешь? Verstehst du? Und er fliegt. Und keiner fordert von ihm was. Und er fordert von niemandem was. Und keiner schuldet ihm was. Halleluja. Halleluja. Okay, тебе надо быть похожим на орла, не на индюка. Und du musst auch dem Adler ähneln und nicht dem der Pute. И с кем поведешься, с орлом или с индюком, от того наберешься. Und mit wem du zu tun hast, ob du es mit Adler oder mit Pute bist, von dem wirst du auch alles bekommen. Amen. Знаешь, легче гораздо тащить вниз. Weißt du, es ist einfacher, jemanden nach unten zu ziehen, чем наверх. Als nach oben. И негативное влияние, оно сильнее, чем позитивное. Und der negative Einfluss ist stärker als das positive. Это странно. Das ist seltsam. И поэтому Библия говорит, не недооценивай негативное влияние. Deswegen sagt uns auch die Bibel, du sollst das nicht unterschätzen. Не общайся, уходи от контактов с такими людьми. Habe Gemeinschaft nicht mit solchen Menschen, geh einfach von denen. И будет тебе счастье. Und dann wirst du glücklich sein. Блажен будет такой человек, написано. Und glücklich wird so ein Mensch sein, steht geschrieben. И мы всех любим. Und wir lieben alle. Но мы не со всеми дружим. Aber wir haben nicht mit jedem Freundschaft. Слышишь? Hörst du? И Бог, он не со всеми дружит. Und auch Gott ist nicht mit jedem Freund. Он всех любит. Er liebt alle. Но он разборчивый с друзьями. Aber er unterscheidet, wer sein Freund sein soll und oder wer nicht. И нам следует быть разборчивыми с друзьями. Und auch wir sollen unterscheiden. В своем Facebook, in unserem Facebook, Telegram, Instagram. Имей разум. hab Verstand. Потому что есть дух, который заражает тебя. Denn es gibt einen Geist, der dich infiziert, der dich ansteckt. Разные есть духи. Es gibt verschiedene Geister. И в Германии тоже. Und auch in Deutschland. Не только в Африке. Also nicht nur in Afrika. Amen. Есть духи агрессивные. Es gibt агрессive Geister. Сейчас вот в Гамбурге произошла эта ужасная просто картина, когда also, горел Гамбург. Jetzt ist ein richtig was Grausames und Schreckliches passiert in Hamburg, wo alles gebrannt hat. Некоторые Stadtteile просто как будто там бомбежка произошла. Also manche Stadtteile haben so ausgeschaut, als ob sie vorher bombardiert worden waren. Ты видишь там просто дома сгоревшие, выбитые окна, разграбленные магазины. Also du siehst dort die ausgeraubten, geplünderten Geschäfte, die Häuser, die komplett verbrannt sind. Как в 45-м году вот так было сейчас там. Wie im Jahre 45 nach dem Krieg, so war das auch vor kurzem so. Полицию кидали с крыш, прям специально там стояли люди. Und die Polizei wurde sogar extra von den Dächern beworfen. И они гордились этим. Und sie waren total stolz auf sich. Это настоящие фашисты. Das sind echte Faschisten. Которые сейчас прозываются Линки, там они зеленые. Die sich als Linke oder Grüne benennen. Okay. И этот дух он заражает, потому что они в Фейсбуках, там всяких социальных сетях друг друга организовывают. Und dieser Geist, der steckt dann, denn sie machen sehr viel Propaganda in Soz-Media. То же самое против беженцев. Genau dasselbe gegen die Flüchtlinge. Это дух определен. Das sind bestimmte Geister. И тебе нужно различать, с кем ты общаешься и дружишь. Und du musst unterscheiden, mit wem du Freundschaft hast. Okay. Okay. Amen. Amen. И Господь показывает нам это в Библии. Und der Herr zeigt uns das in der Bibel. Лучше умный враг, чем глупый друг. Also lieber ein kluger Feind als ein dummer Freund. И вторая опасность – это завышенные ожидания. Und die zweite Gefahr ist überhöhte Erwartungen. Переоцененные. Also überschätzte Erwartungen. Когда у тебя отношения есть, и ты ожидаешь от них так много. Wenn du eine Beziehung hast zu jemand und du erwartest viel zu viel davon. И вот Иоанна 5 глава нам рассказывает эту историю, мы читали ее в воскресенье. Und Johannes 5:7 erzählt uns davon, wir haben das am Sonntag gelesen, die Geschichte. Только один стих еще раз вспомним. Also lass uns nur einen Vers daran jetzt noch mal lesen. Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst hingehe, steigt ein anderer von mir hinab. Смотри, что отвечает этот больной Иисусу. Schau, was dieser Kranke Jesus antwortet. У меня есть проблема. Ich habe ein Problem. И он говорит эту проблему. Und er spricht dieses Problem an. Ich habe keinen Menschen. Ich habe keinen Menschen. Это его проблема. Das ist sein Problem. Он называет его главную проблему здесь. Also sagt sein wichtigstes Problem. Я не имею человека. Ich habe keinen Menschen, который бы мне помог спуститься первым. Der mir helfen würde, in den Teich zu steigen. Ага, и это он называет главной проблемой. Und das nennt als sein wichtigstes Problem. Иисус его спрашивает, сколько лет ты уже лежишь? Aber Jesus fragt ihn, wie lange liegst du schon hier? Он говорит, 38 лет. Er sagt 38 Jahre. И он считает, что его проблема в том, что нету человека. Und denkt, dass sein Problem liegt daran, dass keinen Menschen sich hat. И поэтому он 38 лет в своей болезни. Und deswegen ist ihn 38 Jahre lang schon krank. Я не имею человека. Ich habe keinen Menschen. И это его оправдание для своей болезни. Und das ist eine Rechtfertigung für seine Krankheit. Also innerhalb von diesem schrecklichen Leben, die 38 Jahre lang krank war. Иисус, у меня нет человека. Und so erklärte Jesus, ich habe keinen Menschen. И он говорит, люди, где вы? Кто мне поможет? Und er sagte, Leute, wo seid ihr? Wer hilft mir? И знаете, вот есть такое ожидание у людей странное. Wisst ihr, und es gibt so eine Erwartung von den Menschen, so eine komische Erwartung. Я ожидаю, что все расступятся. Also ich erwarte, dass jeder von mir Platz macht. Красный ковер постелит. Man wird mir einen roten Teppich ausrollen von mir. Добро пожаловать. Und wird mir sagen, herzlich willkommen. Мы тебя проведем в купальню. Wir werden dich in den Teich reinsteigen lassen. И опустим тебя перед всеми. Und werden dich vor allen da reintauchen. И все будут ждать. Und alle werden warten. Какая глупость! Was für eine Dummheit! Что ты такое себе позволяешь думать и ожидать? Wie kannst du dir erlauben, sowas überhaupt zu denken oder zu erwarten? И это то, что держит людей на самом деле в каких-то проблемах. Und das ist genau das, was viele Menschen in irgendwelchen Problemen gefangen lässt. Потому что у них завышенные ожидания от других людей. Denn sie haben überhöhte Erwartungen von anderen Menschen. И главное, что у этого человека, у этого больного стоит рядом Иисус. Und das Wichtigste neben diesem kranken Menschen steht Jesus. Его исцеление. исцеление рядом. Also seine Heilung steht bei ihm Его nebendran. Благословение рядом. Sein Segen ist nebendran. А он таращится в воду и говорит, у меня нет человека. Aber er glotzt auf das Wasser und sagt, ich habe keinen Menschen. Это вот то, что люди иногда делают. Das ist das, was manchmal Menschen tun. Кто-то обязан сделать меня счастливым. Also jemand ist verpflichtet, mich glücklich zu machen. И мы говорим, да, Иисус, да, ты рядом, да. Und wir sagen so, ja, Jesus, du bist da. Но! Aber, но у меня нет человека. Aber ich habe diesen Menschen nicht. Но у меня нет мужа. Ich habe keinen Ehemann. Но у меня нет друга настоящего. Ich habe keinen echten Freund. О, у меня нет жены. Oh, ich habe keine Ehefrau. Или если кто-то бизнес делает, у меня нет спонсоров. Oder wenn jemand ein Geschäft hat, sagt er, ich habe keine Sponsoren. И я сталкиваюсь с такими странными ожиданиями. Und ich komme oft mit solchen komischen Erwartungen immer wieder zusammen. Когда люди ожидают что-то странное. Also wenn Menschen irgendwas Komisches oder Seltsames erwarten. Один папа недавно сказал мне. Ein Vater hat mir mal vor kurzem gesagt. Почему в церкви играются с маленькими детьми, а с моей дочкой никто не играет? Wieso spielt man mit kleinen Kindern in unserer Gemeinde, aber mit meiner Tochter spielt keiner? Вот с Джоном маленьким играется, а с моей дочкой никто не играет. Also mit einem kleinen Jungen, da spielt jemand, aber mit meinem nicht. Я говорю, а откуда я знаю, почему? Und dann sage ich, woher soll ich wissen, woher? Из чего ты решил, что кто-то должен играться с твоей дочкой? Woher nimmst du dir, dass jemand verpflichtet ist, mit deiner Tochter zu spielen? Ты папа, ты играйся со своей дочкой. Du bist der Vater, also spiel selber mit deiner Tochter. Amen. Amen. И вот такие комичные, очень странные претензии. Und solche komischen Ansprüche. И это дьявол дает нам. Und das gibt uns der Teufel. Глупые претензии. Solche dummen Ansprüche. Чтобы потом разочаровать тебя. Um dann später dich zu enttäuschen. И дьявол дает нам завышенные ожидания. Und der Teufel gibt uns auch überhöhte Erwartungen. Чтобы мы потом разбились. Damit wir später daran zerbrechen. Разочаровались. Dass wir dann später enttäuscht sind. И иногда дьявол дает тебе безответную любовь. Und manchmal gibt dir Gott nicht Teufel. Gott, Teufel gibt dir ein unbeantwortete Liebe. Unbeantwortete Liebe, говорят люди. Безответная любовь. Also Liebe, wo du liebst, aber man liebt dich nicht. Aha. И кто-то спросил меня недавно, а что делать? Und jemand hat mich vor kurzem gefragt, was soll man denn tun? Если у меня любовь безответная. Wenn ich eine Liebe habe, die nicht beantwortet wird. И он ждал, наверное, что я ему скажу, давай молиться будем, поститься. Und hat wahrscheinlich darauf gewartet, dass ich ihm sage, komm, lass uns beten und fasten. И тогда придет любовь. Und dann kommt die Liebe. А я сказал, нет, слава Богу. Aber ich habe dann gesagt, Gott sei Dank. Ты освободился от самообмана. Du hast dich befreit von deinem Selbstbetrug. Ты освободился от иллюзий. Du hast dich von einer Illusion frei gemacht. И вообще-то безответной любви нет. Und überhaupt, es gibt keine Liebe, die nicht beantwortet werden kann. Всегда есть ответ, да или нет. Also es gibt immer eine Antwort, ja oder nein. Если да, то и вы оба христиане, тогда дружите и женитесь. Also wenn ja und ihr seid beide Christen, dann habt miteinander Freundschaft und heiratet. Вперед. Also dann bitte macht weiter. Если нет, ты слышишь Aber wenn нет, nicht, wenn du ein Nein hörst, то ты говоришь, извините за беспокойство. Dann sagst du, tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. И, пожалуйста, не рассказывай ей или ему о том, что Бог лично тебе открыл, что Und это Und bitte она. Erzähle ihm oder ihr nicht, dass Gott dir das persönlich offenbart hat. И что Архангел пришел лично тебе во сне рассказал, und что ты твоя жена. Dass der Erzengel zu dir im Traum gekommen ist und sagte zu dir, das ist deine Ehefrau. Знаешь, если Бог тебе сказал, weißt du, wenn Gott es dir gesagt hat, если Бог тебе сказал, wenn Gott es dir gesagt hat, а не твой компас ниже живота, und nicht dein Kompass, der unter deinem Bauch sich befindet, а у многих компас не в голове и не в сердце, а там, ниже живота. Also manche haben einen Kompass weder im Kopf noch im Herz, sondern unter der Gürtellinie. Linie, Amen. Если Бог тебе сказал, Und wenn Gott es dir gesagt hat, то он обязательно скажет об этом и ей. Dann wird unbedingt auch ihr das offenbaren. Amen. Über das. Amen. Amen. Amen. Наш Бог говорит не только с мужчинами. Denn Gott redet nicht nur mit Männern. Amen. С девушками тоже. Also mit jungen Frauen auch. Бог не дискриминирует женщин. Der Herr diskriminiert die Frauen nicht. Halleluja. Сестры, правда? Meine Schwestern, nicht wahr? Amen. О, он говорит и с девушками. Er spricht auch mit den Frauen. Так что если она скажет нет, also wenn sie dir nein sagt, значит нет, dann ist es ein nein. Но если она скажет нет, я повешусь. Und wenn sie mir nein sagt, dann werde ich mich erhängen. Не надо вешаться. Nein, bitte mach das nicht. Пожалуйста. Bitte. Не надо. Даже моста искать тоже не du надо. Du sollst auch keine Brücke suchen. И ничего страшного. Und es ist nichts Schlimmes dabei. Все пройдет. Alles wird vorbeigehen. Alles wird vorbeigehen. Через полгода уже будешь сохнуть по другой. In einem halben Jahr wirst du schon eine anderen hinterherstellen. Может быть. Vielleicht. Но у меня лебединая любовь. Лебединая любовь. Aber ich habe eine Schwanliebe. Schwanliebe. Schwanliebe. Говорят, что когда у лебедя супруг или супруга умерла, то он бросается камнем и разбивает свою голову. Also, man sagt, wenn bei einem Schwan der Partner stirbt, dann fällt er mit seinem Kopf wie ein Stein und zerbricht, да, oder? Also er macht einen Selbstmord. Он не летит, он падает, он камикадзе, самоубийца, бам. Also er ist wie ein Kamikaze, also er fliegt nicht, sondern er stürzt einfach runter und погибает, уже он не может жить один. Denn er kann nicht alleine leben. Okay, это вот так люди говорят, у меня лебединая любовь. Und so sagen die Menschen über ihre Liebe, ich habe eine Schwanliebe. Но, знаешь, если вот лебедь это делает, это его проблема. Weißt du, wenn der Schwan das macht, dann ist das sein Problem. У лебедя очень маленькая голова. Denn ein Schwan hat einen sehr kleinen Kopf. И там мало мозгов. Und dort ist ganz, ganz wenig Verstand. Поэтому он так делает. Deswegen macht er das so. От этого не делай, потому что ты не лебедь. Amen. Aber du sollst das nicht tun, denn du bist ja kein Schwan. Amen. Все будет хорошо. Und alles wird gut. Amen. Amen. И вот есть недооцененные отношения, есть переоцененные отношения. Und deswegen gibt es überschätzte oder unterschätzte Beziehungen. Но отношения нам нужны. Aber wir brauchen diese Beziehungen. Okay. И okay. Отношения вообще-то это самая интересная часть жизни. Und Beziehung ist überhaupt der interessanteste Teil unseres Lebens. И мы часто не можем без отношений. Wir können oftmals nicht ohne. И мы не можем часто с отношениями. Und wir können auch oftmals nicht mit. Не можем с ними. Wir können nicht mit ihnen und auch ohne sie. И это реальная жизнь. Und das ist ein reales Leben. И отношения это целая наука. Beziehungen überhaupt an sich ist eine Wissenschaft von sich selbst. Мудрые люди учатся строить отношения. Also weise Menschen, die lernen, solche Beziehungen zu bauen. Даже если они 50 лет уже вместе. Auch wenn sie bereits 50 Jahre miteinander zusammen sind. Они мудрые люди, они не учатся строить отношения. Und nicht kluge Menschen, die lernen keine Beziehungen zu bauen. Они их просто имеют. Sie haben sie einfach. Просто они у них есть. Also sie haben sie einfach. А глупые люди? Und dumme Menschen? Они вообще не имеют отношений. Die haben überhaupt keine Beziehungen. И они говорят, никто меня не достоин. Und sie sagen, keiner ist mir würdig. Берите меня, какой я есть, или идите лесом. Nimmt mich so, wie ich bin, oder geht auf den Mond. И, знаешь, как сказала одна артистка? Weißt du, wie eine Schauspielerin mal gesagt hat? Когда человек говорит, берите меня, такой я есть. Wenn der Mensch sagt, nimmt mich so, wie ich bin. Обычно это жалкое зрелище. Also das ist normalerweise ein sehr armseliges Bild. Amen. И такой, как есть, ты никому не нужен. Und so wie du bist, braucht dich keiner. Слышишь? Hörst du? Поэтому она говорит, меняйся. Deswegen sagt sie, verändere dich. Или умри в одиночестве. Oder sterbe in der Einsamkeit. Так что, если ты сегодня сингл, also wenn du heute ein Single bist, treffen будет, wir классно. Haben da ein Treffen, das ist alles auch gut. Холостяк, also wenn du ein nicht verheirateter bist, реши, хочешь ты меняться, und entscheide dich, ob du dich verändern willst, будешь ты меняться, wirst du dich verändern. Если ты не будешь, не хочешь меняться, also wenn du dich nicht verändern willst, тогда туда не приходи вообще. Dann komm bitte dort nicht hin. Сиди в одиночестве дома. Sitze dann alleine zu Hause. Amen. Amen. Но Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. Aber der Herr sagte, es ist nicht gut für einen Menschen alleine zu sein. И сотворил Господь Адаму Еву. Und der Herr hat Adam und Eva geschaffen. Еву. Und Eva. Еву. Eva. А не Ханса. Und nicht den Hans. Amen. И этим все сказано. Mit dem ist alles gesagt. Этим все сказано. Mit dem ist alles gesagt. Господь не сотворил гомосексуального гена. Der Herr hat кого ген? Homosexuelles. Also kein homosexuellen DNA. Gene, DNA. Gene, DNA. Okay, okay. Его просто нет в природе. Es gibt es gar nicht in der Natur. Нет его, чтобы тебе не говорили. Damit dir keiner sagen kann. Его пытаются найти как раз вот, also, никак не могут. Also man versucht ihn jetzt herauszufinden, aber schaffen noch nicht. И генов нету гомосексуальных. Und es gibt keine homosexuellen DNA-Gene. Бог не творил этого. Denn Gott hat das nicht geschaffen. Halleluja. Amen. Так что то, что есть, это похоть. Und das, was da ist, ist Begierde. Одна говорит, да, но есть однополые моллюски. Eine hat mal gesagt, es gibt eineigige, однополые gleichgeschlechtliche Molluske, Molluski, ага. Sind so kleine Moleküle oder was ist das? Schnecken oder was auch immer. Solche kleinen Viecher. Да, конечно, есть. Natürlich gibt es die. Но у них и пола нету вообще. Aber sie haben auch überhaupt kein Geschlecht. И они размножаются усиками. Усиками. Und sie vermehren sich durch durch die Fühler, die sie vorne haben. Поэтому если кто-то ссылается на моллюсков, пусть сперва научится размножаться усиками. Deswegen, wenn jemand sich auf die beruft, auf solche kleinen Viecher, dann soll er erst einmal lernen, mit seinen Schnurrbarthaaren sich zu vermehren. Und wenn er das nicht kann, dann soll er diese unglücklichen Viecher einfach in Ruhe lassen. Моллюски сгорели бы со стыда, если бы они узнали, кто набивается им в родственники. Also diese kleinen Viecher würden vor Scham umgehen, wenn sie wüssten, wer zu ihnen in die Verwandtschaft kommen will. И у любого брака есть предназначение от Бога. Und für jede Ehe gibt es eine Berufung von Gott, eine Bestimmung. Плодитесь и размножайтесь. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Плодитесь и размножайтесь. Also seid fruchtbar und vermehrt euch. И если брак на это не способен, то это не брак. Und wenn eine Ehe nicht fähig ist, das zu tun, dann ist das keine Ehe. Поэтому Ehe für alle – это не брак. Deswegen Ehe für alle ist keine Ehe. И еще раз, потому und что nochmal. Здесь здесь сидят наши ученики и студенты. Denn hier sitzen unsere Studenten und Schüler und die hören das Ganze. Эту всю кашу. All diesen Brei. И, кстати, я писал письма этим депутатам, и один из них передал привет церкви. Und ich habe einen von diesen Bundesabgeordneten geschrieben und einer hat uns eine Antwort geschrieben. Привет всем вам und из hat die Gemeinde gegrüßt. Ага. Многие поддержали, кстати, это. Also viele haben das auch unterstützt. Нехорошо быть человеку одному, да. Es ist nicht gut, dem Menschen alleine zu sein. Но чтобы было хорошо, когда ты вдвоем. Aber damit es euch gut geht, wenn ihr zu zweit seid. Надо быть готовым меняться. Muss man bereit sein, sich zu verändern. Okay. И okay? Господь знает, что нам нужно. Und der Herr weiß, was wir brauchen. И это не всегда отношения. Und das sind nicht immer Beziehungen. В первую очередь. Also als allererstes. Не всегда это отношения. Das sind nicht immer Beziehungen. И однажды Иисус сидел у колодца. Und eines Tages saß mal Jesus am Brunnen. И одна женщина пришла. Und eine Frau kam zu ihm. Чтобы взять воды. Um das Wasser zu schöpfen. И он знал, что ей надо. Und er hat gewusst, was sie gebraucht hat. Она не знала. Aber sie wusste das nicht. Она думала, что она знала. Sie hat sich gedacht, dass sie es weiß. И она искала счастье в отношениях. Sie hat Glück in Beziehungen gesucht. И они ломались. Und sie brachten auseinander. Она опять искала новые Dann hat sie nochmal neue Beziehungen которые gesucht. Опять ломались, и она опять искала новые. Die schon wieder zusammengebrochen sind und oder auseinandergebrochen und sie suchte wieder и weiter. И она думала, что она найдет наконец того, который станет ее счастьем. Und sie hat immer gedacht, dass sie endlich jemanden findet, der ihr Glück sein wird. И она его нашла у колодца, но она не знала об этом. Und sie hat ihn beim Brunnen gefunden, aber sie wusste da nichts davon. Иисус знал, однако. Sie hat das nicht geahnt, aber Jesus wusste das. И он знал, что у нее дома муж, который ей не муж. Und er wusste, dass sie zu Hause einen Mann hat, der nicht ihr Ehemann ist. Und dass sie schon davor 5 Männer hatte. Jesus wusste alles. Aber er hat diese Entwicklung nicht unterstützt. Und er hatte dann verraten, dass das nicht das ist, was sie braucht. Okay? Aber er sagt, ich gebe dir aber das Wasser. Ich gebe dir das Leben. Also er hat, hat sie nicht verurteilt. Er hat sie nicht vor allen beschämt, aber er hat gezeigt, was sie braucht. Das sind nicht immer Beziehungen, meine Lieben. Meine lieben Singles. Amen. И давай мы поговорим сегодня на тему, если Господь позволит, вот мы еще ее попробуем раскрыть. Begehren oder lieben. Also lass uns über das Thema reden, wenn der Herr uns noch das erlaubt und wir ein bisschen noch Zeit haben, über Begehren oder Liebe. Любить или похотеть. Also lieben oder begehren. Похоть или любовь. Also Begierde oder Liebe. Знаешь, мы живем в мире, где всегда есть заборы. Weißt du, wir leben in einer Welt, wo überall Zäune sind. Есть oder? Границы. Oder es gibt Grenzen. Я имею соседей, у нас дома есть несколько соседей. Also wir haben Nachbarn, wir haben zu Hause mehrere Nachbarn. И у каждого есть забор. Und jeder hat einen Zaun. И иногда вот очень хорошо, что есть забор. Und manchmal ist es gut, wenn ein Zaun da ist. Слава Богу за забор. Gott sei Dank für die Zäune. Amen. Amen. Знаешь, каждому Бог что-то дал, что твое. Also jedem hat Gott gegeben, was dir gehört. Твое. Also was dir gehört, скажи, was deins ist. Скажи, мое. Sag meins. А есть что-то, что чужое. Aber es gibt etwas, was dir nicht gehört, was Fremdes. И между вами есть забор. Und zwischen euch ist ein Zaun. И наши соседи частенько смотрят за наш забор. Und unsere Nachbarn schauen sehr oft über unser Zaun. И грешат в 10-й заповеди. Und sündigen beim 10. Gebot. И однажды я тоже посмотрел лет 10 назад. Und ich habe das auch einmal getan vor 10 Jahren. И тоже согрешил по 10-й заповеди. Und hab auch noch mal gesündigt. Also nicht nochmal, sondern gesündigt mit dem 10. Gebot. Потому что мне показалось, что трава у соседа зеленее, чем у меня. Denn ich habe mir dann eingebildet, dass sein Rasen grüner ist als meiner. Но грешил я недолго. Aber ich habe nicht lange gesündigt. Потому что я присмотрелся. Denn ich habe ganz genau angeschaut mit diesem Rasen. И понял, что мои глаза врут. Und habe verstanden, dass meine Augen lügen. Его сосед, у соседа точно такая же трава, как и у меня. Denn mein Nachbar hatte genau dasselbe Gras wie ich. И у другого соседа точно такая же трава. Und auch mein anderer Nachbar hatte denselben Rasen. Ты слышишь? Hörst du? Amen. Уже есть мудрость, которой можно идти домой. Also es gibt schon ein, du hast jetzt schon eine Weisheit mitbekommen, du kannst jetzt schon nach Hause gehen. Но какая десятая заповедь? Aber wie lautet der 10. Gebot? Исход 20 глава 17. 2. Mose 20, 17. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch sein Esel, noch irgendetwas, was dein Nächster hat. По-русски не пожелай, а по-немецки begehren. Also hier auf Russisch ist wünsche es nicht und auf Deutsch begehre nicht. Begierde есть такое слово. Es gibt so ein Wort Begierde. Я хочу. Ich will. Слюна течет. Да, да. Und der Gaffer läuft hier schon runter. И вот Библия говорит, не пожелай чужого. Und die Bibel sagt, hier begehre nicht des Nächsten oder des Fremden. Это одна из десяти заповедей. Das ist eine von den 10 Geboten. Это не какая-то мелочь. Das ist nicht irgendeine Kleinigkeit. Ой, я позавидовал. Ой. Oh, ich habe jetzt jemanden beneidet. Нет, Библия говорит, нет, это заповедь. Nein, Bibel sagt, das ist ein Gebot. Точно так же, как не кради. Genau dasselbe wie stehle nicht. Точно так же, как не убей. Genau dasselbe töte nicht. Или не прелюбодействуй. Oder du nicht ehebrechen. И люди завидуют. Und die Menschen sind neidisch. Почему? Warum? Я тебе скажу, потому что они не разобрались в своем. Ich kann dir sagen, warum. Weil sie nicht verstanden haben, was ihnen gehört. Они еще не разобрались, что творится в их собственном огороде. Also sie haben selber noch nicht, sie wissen selber noch nicht, was in ihrem eigenen Garten passiert. И мы бы никогда не говорили что-то, не завидовали бы никому. Also wir würden dann auf niemanden neidisch sein oder über jemanden was reden. Если мы до конца разобрались, что у нас в своем огороде есть. Wenn wir bis zum Schluss eigentlich und verstehen würden, was in unserem eigenen Garten passiert. Wir würden dann nicht denken, dass unser Nachbar einen grüneren Rasen hat. Und dass sein Hahn schöner singt und dein Hahn ist ein Dummkopf. Und dass dein Nachbar fettere Rinder hat als du. Und seine Frau ist einfach cooler als deine. Знаете, от чего это происходит? Weißt du, woher das kommt? От того, что ты не разобрался, что у тебя есть. Weil du nicht weißt, was in deinem Garten passiert. Ты не оценил этого. Du hast das nicht geschätzt, oder? Я не верю, что Бог дает одному жирных быков, а другому дохлятину. Also живи, катайся. Ich glaube nicht, dass Gott jemanden ein fettes Rind gibt und dem anderen irgendein kaputtes Rind? Kaputtes Rind. Oder ein abgemagertes Rind und sagt, da, nimm das und fahr damit. Also ich denke, dass wir selbst noch nicht wissen, was bei uns los ist. Aber wenn wir da dran kommen, wenn wir das herausfinden, also wenn wir das herausfinden, was bei uns los ist, dann würden wir Gott danken von früh bis abends und würden sagen, Gott sei Dank für alles, was ich habe. Знаешь, чтобы понять, что у тебя есть, достаточно один денечек провести в клинику Nord. Weißt du, um zu verstehen, was du alles so hast, reicht ein Tag im Nordklinikum, wenn du das bringst. В отделение онкологии зайдите, пожалуйста. In der Abteilung, Onkologieabteilung. Если у тебя настроение плохое. Also wenn du eine schlechte Laune hast. Депрессия. Depression. Тебе туда. Dann sollst du dorthin gehen. Отделение онкологии. Also die можешь в Онкологieabteilung, du kannst gerne auch in die Notfallstation. Okay. И тогда тебе уже не нужен никакой психолог будет. Dann brauchst du überhaupt auch keinen Psychologen mehr. Сэкономишь кучу денег. Du wirst eine Menge Geld sparen. И выйдешь счастливый. Und wirst glücklich rausgehen. Потому что у тебя есть две ноги, две руки. Denn du hast zwei Beine, zwei Arme. А у тебя есть голова. Du hast einen Kopf. И легкие, все там, что есть. Und alles, was du da besitzt. Потому что ты имеешь это. Denn du hast das. Wow. Неужели нам нужно потерять что-то, прежде чем мы оценим это, друзья? Müssen wir denn was verlieren, bevor wir das schätzen lernen, meine Freunde? И не стоит думать, что у соседа житуха настоящая, а у тебя вот все плохо. Und es lohnt sich nicht zu denken, dass dein Nachbarn wirklich ein cooles Leben hat und du bist richtig ein Loser. Потому что твой сосед думает точно так же про себя и тебя. Denn dein Nachbar denkt genauso über dich und über sich selbst. Что вот у тебя житуха, а у него... Dann, dass du ein echt ein gutes Leben hast und er hat ein schlechtes Leben. И не думай, что вот какие-то жены, они самые крутые, лучшие. Und glaube nicht daran, dass irgendwelche anderen Ehefrauen besser sind und schöner sind als deine. Они все одинаковые. Die sind alle gleich. Кроме твоей жены. Außer deiner Frau. И моей. Und meiner. И женам иногда кажется, что их муж осел. Баран. Und die Frauen denken oft, dass ihr Mann einfach ein Gazelle, also ein Esel ist. А остальные мужики кони. Und alle anderen Männer sind richtige Pferde oder Hengste. Остальные все ослы, а твой настоящий конь. Also alle anderen sind Esel, aber deine ist ein richtiger Hengst. Мужики. Männer. Вы здесь. Seid ihr hier? И жены тоже. Frauen, seid ihr hier? Давай возлюбим и оценим то, что у нас есть. Lass uns das lieben, was wir haben. Amen. Lass uns das schätzen. Amen. Бог дал тебе уже. Gott hat dir bereits schon gegeben. И это не хуже, чем у другого. Und es ist nicht schlimmer als der andere. Не хуже ни в коем случае. Also es ist nicht schlechter als der andere. Пей воду из твоего колодезя, говорит Библия. Und Bibel sagt uns, trinke aus deinem Brunnenwasser. Потому что у соседа вода точно такая же, если не хуже. Denn beim Nachbarn ist dasselbe Wasser, vielleicht noch schlechter. И зачем тебе какой-то другой колодец? Und für was brauchst du einen anderen Brunnen? Пей воду из своего колодца. Trinke dein Wasser aus deinem Brunnen. Okay, и не желай чужого. Und begehre nicht das Fremden. Не пожелай дома ближнего твоего. Begehre nicht das Haus deines anderen, deines Nächsten. И Господь, он справедливый. Und der Herr ist gerecht. Amen. Amen. Знаете, он хорошо все сделал. Wisst ihr, er hat alles gut gemacht. Он распределил каждому свое. Er hat jedem seins gegeben. У кого-то есть талант определенный. Jemand hat ein bestimmtes Talent. И ты этому, может, завидуешь. Und vielleicht bist du neidisch auf dieses Talent. У тебя этого нету. Du hast es nicht. Но у тебя есть другое. Aber du hast was anderes. А тот смотрит на тебя и завидует тебе. Und der andere schaut auf dich und ist neidisch auf dich. Okay, у тебя есть какие-то способности, а у другого нету. Du hast irgendwelche Fähigkeiten und der andere hat das nicht. И в разнообразии красота. Und in der Vielfältigkeit ist die Schönheit. Но каждому Бог что-то дал. Aber jedem hat Gott was gegeben. Каждому он свое что-то дал. Er hat jedem seins gegeben. И обиженных Богом людей не существует. Und die Menschen, die auf Gott beleidigt sind, existieren nicht. Also, есть, конечно, люди, also es Бога. Gibt natürlich welche, die sich auf Gott beleidigen. Natürlich gibt es die auch sogar unter den Christen. Но обездоленных людей, которым Бог что-то не дал, нет. Aber Menschen, denen Gott nichts gegeben hat, solche Menschen gibt es nicht. И нам нужно просто оценить свое. Wir müssen einfach unseres schätzen. Amen. Amen. Меня вдохновляют здесь, даже в нашем зале, люди, которые имеют не имеют то, что масса все мы здесь не имеем, и все равно они радуются. Also mich inspirieren und begeistern die Menschen hier, die bei weitem nicht das haben, was viele andere Menschen haben. И они все равно радуются. Und sie freuen sich trotzdem. И говорят Аллилуйя. Und sie sagen Halleluja. Часто громче все. Und öfters mal lauter als alle anderen. Господь, он таких людей благословит. Und solche Menschen wird Gott segnen. И нам нужно просто оценить свое. Und wir müssen einfach unseres schätzen lernen. И хватит разбираться в чужом. Und hör auf, ständig sich in das Fremde einzumischen. Also der hat das, der andere hat das. Давай, во-первых, разберемся в своем. Lass es erst einmal zurechtkommen und schauen, was wir haben. И, друзья мои, на чем дьявол ловит нас? Meine Freunde, und mit was fängt uns Teufel? Как в Эдемском саду. Wie in dem Garten Eden. Он обвиняет Бога. Er beschuldigt Gott. И объясняет Адаму и Еве, что Бог им что-то не додал. Und erklärt Adam und Eva, dass Gott ihnen was nicht genug gegeben hat. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева? Ist das wirklich so, dass Gott euch gesagt hat, du sollst nicht von dem Baum essen? А вы знаете, почему Бог так сказал? Und wisst ihr, warum Gott das so gesagt hat? Потому что Бог злой. Weil Gott böse ist. Он несправедливый. Er ist ungerecht. Но Бог на самом деле сказал, все ваше. Aber Gott hat tatsächlich gesagt, es gehört alles euch. Все деревья ваши. Alle Bäume gehören euch. Одно только чужое. Nur das, der eine Baum ist fremd, оставь его was покой. Euch nicht gehört. Lasst не трог. Und rührt euch nicht, rührt den nicht an. И вот на что дьявол провоцирует тебя? Und wie provoziert dich Teufel? И он как раз показывает тебе это. Und da zeigt dir das genau. Это дерево, которое самое-самое запретное, и оно как раз самое сладкое. Also dieses Baum, das verbotene Baum, das ist so am leckersten. Но у тебя весь Эдемский сад есть. Aber du hast den ganzen Garten Eden zur Verfügung. И у тебя все есть, чтобы наслаждаться. Und du hast alles, damit du das genießen kannst. Но мне не хватает только вот этого одного. Aber mir fehlt nur die eine Sache nicht. И когда он кушает этот запретный плод, он остается без штанов. Und wenn er dieses verbotene Frucht isst, dann bleibt er ohne Hose. Позор наступает. Und dann kommt die Schande über ihn. Amen. В любом Amen. Случае. Also in jedem Fall. И заповедь говорит: не желай чужого. Und die, das Gebot sagt, begehre nicht des Fremden. И желать чужого, seins. Друзья, это значит иметь кризис любви к Богу. Und von das Fremde zu wünschen bedeutet, dass du eine Krise mit Gott hast. Кризис любви к Богу. Du hast die Krise in der Liebe zu Gott. Потому что если я думаю, что мне что-то не додал Бог. Denn wenn ich denke, dass Gott mir was nicht genug gegeben hat. То это значит, я говорю: Бог, у тебя какая-то жадность или что-то. Dann zeige ich das automatisch Gott, dass du geizig bist Gott und dass du mir nicht was geben möchtest. Всем, Aber wenn ich mit allem zufrieden bin, was ich habe, говорю, Бог, damit sage ich Gott, du ты bist крутой, klasse, ты молодец, du bist ein cooler, du bist ein guter Gott. Дал, du hast мне alles gegeben, du hast mich gesegnet счастлив, und ich bin glücklich und ich danke dir jeden Tag. Ich bin zufrieden. Amen. Amen. Hey, это вот то, что мы должны иметь. Das ist das, was wir haben müssen. Господь благ. Der Herr ist gut. Oh, ist gut. Er sorgt für uns. Amen. Er sorgt für uns. Amen. So wie wir gesungen haben. Und noch eine Bibelstelle. Johannes 19. Глава. Johannes 19, 17. Der Vers 17. И мы будем принять причастие. Und dann kommen wir zum Abendmahl. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Он нес свой крест, написано здесь. Er steht geschrieben, er trug sein Kreuz. Слышишь? Hörst du? У каждого есть свой крест. Jeder hat sein Kreuz. Каждый человек. Jeder Mensch. Имеет свой крест. Hat sein Kreuz. Библия говорит, что у каждого есть свое бремя. Und die Bibel sagt, dass jeder seine Last hat. Есть своя миссия. Und seine Mission. Кто-то, конечно, отказывается от нее. Jemand tut das ablehnen. Однако Бог говорит, есть у тебя тоже миссия. Aber Gott sagt trotzdem, du hast eine Mission. Есть бремя. Du hast eine Last. И вы знаете, что Иисус, он выполнил эту заповедь, не желай чужого. Und wisst ihr, Jesus hat dieses Gebot erfüllt, ohne dass er das Fremde begehrt hat. Потому что у него был выбор. Denn er hatte eine Wahl gehabt. Когда он был в Гефсимании и молился. Als er im Garten Gethsemane da war und hat gebetet. И говорил, не моя воля. Und sagte, nicht mein Wille, но твоя. Sondern deine. У него был выбор. Er hatte Wahl gehabt. Быть послушным папе. Gehorsam seinem Papa zu sein. Или выбрать свою волю. Oder seinen Willen zu wählen. И он боролся. Und er kämpfte mit sich. И пот тек, как капли крови. Und er hat geschwitzt, bis Blut rauskam. Душевное напряжение было. Er hat so einen seelischen Druck gehabt. И это было его испытание. Und das war seine Prüfung. Знаешь, у каждого из нас есть моменты, когда ты можешь идти своим путем, а можешь выбрать другой. Weißt du, jeder hat von uns im Leben die Momente, wo du deinen Weg gehen kannst oder wählen kannst oder Gott seins. Когда ты можешь взять то, что тебе Бог дает, эту чашу, которую Он тебе дает, или отказаться. Wo du dir den Kelch nehmen kannst, was Gott dir anbietet, oder das ablehnen kannst. И выбрать чужое. Und das Fremde zu wählen. И вот Иисус, Он стоял перед таким выбором. Und Jesus stand genau vor dieser Wahl. И иногда хочется убежать. Und manchmal möchte man einfach nur wegrennen. От своего пути. Von seinem Weg. От своего бремени. Von seiner Last. Хочется убежать от определенных благословений, которые Бог тебе дал. Man möchte von den bestimmten Segen wegrennen, die Gott dir gegeben hat. Потому что ты видишь это не благо, как не благословение, Denn как du бремя. Siehst das, du siehst das nicht als Segen, sondern als Last. И скорби приходят. Und es kommt Trauer in dein Herz. Бог тебе дает чашу и говорит, выпей ее до дна. Und Gott gibt dir den Kelch und sagt, trink es bis zum Schluss. Выпей ее, а ты говоришь, нет, я не могу. Und er sagt zu dir, trink, aber du sagst, ich kann es nicht. И ты можешь сказать, доминует меня чаша сия. Dann kannst du sagen, dieser Kelch soll an mir vorbeigehen. Но другие чаши будут пить другие люди. Aber die anderen Kelche werden andere Menschen trinken. А тебе надо пить свою. Aber du musst dein Kelch austrinken. И вот Иисус в Гефсимане, он выбрал. Und Jesus hat das in Gethsemane das gewählt. Er говорит, я не желаю чужого. Er sagt, ich wünsche mir nicht das Fremde. У меня есть своя Голгофа. Ich habe meine Golgatha. У меня есть моя цель. Ich habe mein Ziel и у меня есть мое воскресение. Und ich habe meine Auferstehung. Это мое. Das ist meins. И у тебя есть своя Голгофа. Und auch du hast deine eigene Golgatha. И у тебя есть свое воскресение. Und du hast deine eigene Auferstehung. И так легко отказаться от того, что нам кажется таким сложным. Und es ist so leicht, davon zu gehen oder abzulehnen das, was so schwer erscheint. У нас сейчас как раз в нашей деревне бегают люди. Also jetzt bei uns im Dorf rennen die Menschen. 3,5 тысячи человек. Триатлон, да, sind 3,5 тысячи Leute. 3,5 тысячи человек. 3,5 тысячи Leute. Они плавают. Sie schwimmen. 3,8 километров. 3,8 километра. Потом 180 километров они едут на велосипедах. Dann fahren sie 180 Kilometer Rad. Kannst du es vorstellen? И 48 километров они бегут марафон. Und 48 Kilometer laufen sie Marathon. И некоторые уже в 6 утра бегут. Und manche rennen bereits um 6 Uhr in der Früh. А в 10 часов они приходят к финишу вечером. Und um 10 Uhr abends kommen sie zum Finish. И я всегда уважаю этих людей. Und ich respektiere sehr solche Menschen. Я смотрю на них, как они бегут все в поту. Also ich beobachte sie so, wie sie so verschwitzt rumrennen. Некоторые уже идут просто. Also manche gehen einfach nur so. И, ты знаешь, они что-то хотят себе доказать. Weißt du, und sie wollen sich selbst was beweisen. Эти масса людей, они не все приходят к финишу. Масса остается где-нибудь в стороне. Also diese Menschenmassen, die kommen nicht alle zum Finish. Manche bleiben zurück. Но они себе что-то доказывают. Aber sie beweisen sich selbst was. И они говорят, я смогу хотя бы больше чуть-чуть, чем в прошлом году. Und sie sagen zu sich selber, ich werde ein bisschen mehr schaffen als letztes Jahr. И это люди, которые сами себя побеждают. Und das sind die Menschen, die sich selbst besiegen. Сами себя побеждают. Die sich selbst besiegen. Знаешь, нам не надо побеждать другого. Weißt du, wir müssen niemand anderen besiegen. Победи себя. Sondern besiege dich selbst. Иисус, Amen. Он тоже победил себя. Denn Jesus hat sich selbst auch besiegt. Okay. Ему okay. некого больше побеждать, потому что он всех победил. Also er hat niemanden besiegen müssen, denn er hat sich selbst besiegt. Но себя надо победить. Also er hat alle besiegt, sondern du sollst dich besiegen. Себя победить. Besiege dich selbst. Был такой Петр Первый. Es gab mal der erste Peter der Große. И он говорит, я шведов победил. Er sagte, ich habe die Schweden besiegt. Я сестру в монастырь загнал. Ich habe die Schwester ins Kloster gebracht. А себя победить не могу. Aber ich selber mich kann nicht besiegen. Иисус это сделал. Aber Jesus hat das getan. И он говорит, побеждай себя сегодня. Und er sagt, besiege dich heute selbst. Побеждай похоть свою. Besiege deine Begierde in dir. Und unterscheide, ob du Begierde oder Liebe hast. Побеждай. Und besiege. Проходи. Geh durch. И возьми свой крест и следуй за мной. Und nimm dein Kreuz und folge mir nach.